Vor Jahren fiel mir und uns allen in Düsseldorf auf der Bühne des Deutschen Amateur-Jazz-Festivals ein sehr junger Tenorsaxophonist auf, der damals in der ungewöhnlichen Besetzung nur mit Bass und Schlagzeug spielte und der inzwischen eine so große und spontane Karriere gemacht hat, dass, glaube ich, jeder Jazz-Interessierte in Deutschland und auch im Ausland ihn kennt, Klaus Doldinger. In seiner extrovertierten und sehr impulsiven Art zu spielen, fand er eine ideale Ergänzung in Ingfried Hoffmann, dem Pianisten und Hammond-Organisten. Dazu hören Sie jetzt am Bass einen der führenden europäischen Bassisten des Jazz, Peter Trunk. Und als wertvolle Bereicherung dieses Quartetts begrüßen wir den holländischen Schlagzeuger Kees Zee.